Tagtäglich in den Medien, tagtäglich ganz weit vorn. Wir sind immer up to date, wir sind cool, wir sind die Norm. Wir haben die tollsten Autos, wir haben die schönsten Frauen. Wir erzählen auch die Lügen, uns kann man vertrauen. Denn wir sind jung, schön und sexy, wir sind das, wovon ihr träumt. Wir tun die Schönste und zu Deutschland weg. Hast du was versäumt? Denn wir sind jung, schön und sexy, wir sind das, wovon ihr träumt. Wir tun die Schönste und zu Deutschland weg. Wenn wir nur Scheiße singen, wird's bestimmt ein Hit. Dann hat die Waffe uns getroffen und vorher nie gekannt. Heute sind wir weit besoffen, doch in aller Welt bekannt. Jung, schön und sexy, wir sind das, wovon ihr träumt. Wir tun die Schönste und Deutschland weg. Hast du was versäumt? Denn wir sind jung, schön und sexy, wir sind das, wovon ihr träumt. Hey!